von dieser Anstrengung nicht ausnimmt, macht seine Kunst so ehrlich und sein Leben so exemplarisch. Hören Sie nun unsere Sendung über Erich Fried, ein Gespräch mit Anmerkungen anlässlich seines 65. Geburtstages von Hannes Heer. Wenn man wirklich Leute in Machtpositionen nicht wie rohe Eier behandeln würde in der Presse, dann müsste man sagen, dass Reagan und Weinberger Narren und Verbrecher sind. Man kann sie nicht als Mörder bezeichnen, weil normale Mörder oder Massenmörder natürlich Kleingewerbetreibende sind im Vergleich zu dieser Art von Menschenausrottung, die da von diesen Staatsmännern bewusst oder unbewusst betrieben oder in Kauf genommen wird. Beides ist gleich arg. Und ich glaube schon, dass die Weltlage deprimierend ist, aber das ist doch auch ein Grund, leben zu bleiben und sich weiter gegen diese Dinge zu wehren und die Abwehrmöglichkeiten zu erforschen. Ich meine, wenn wir Pech haben, dann werden wir alle durch die Bombe kaputt gemacht werden. Solange das aber nicht geschieht, haben wir alle Ursache, dagegen zu kämpfen. Sogar wenn ich wüsste, dass ich in wenigen Wochen sterben müsste, sowieso an einer Krankheit, so habe ich doch zum Beispiel 6 Kinder und 3 Enkelkinder und also sehr guten Grund, auch rein egoistisch mich um das Weiterleben der Menschen zu bekümmern. Ich habe eigentlich gar keine Alternative. Ein Schriftsteller, der sich nicht fernhält von der Welt, sondern eingreift. Ein Mensch, der nicht stillhält, sondern sich wehrt. Einen ketzerischen Troubadour hat er sich selbst bezeichnet. Die Lexika vermerken, österreichischer Jude, Immigrant, lebt in England. In der Schule war also der erste Schultag dadurch gekennzeichnet, dass ich den Reihen gelernt habe. Jud, Jud, Spuck im Hut, sagt der Mutter, das ist gut. Auf diese Weise wurde ich mir klar, dass ich ein Jude bin. Mit 6 Jahren habe ich über den blutigen Freitag ein politisches Gedicht gemacht. Das war das zweite Gedicht, das ich überhaupt in meinem Leben gemacht habe. Dieses Gedicht war aber furchtbar schlecht. Ich kann es noch auswendig. Mir träumte jüngst von frohem Leben, friedlichem Schaffen, freudigem Weben, dass es nicht Krieg noch Tücke gibt, dass jeder jeden anderen liebt und keiner hungern darben muss. Je schrak ich auf, da fiel ein Schuss. Es waren in Schattendorf Arbeiter ermordet worden von Nazis und die waren in allen Gerichtsinstanzen freigesprochen worden. Und da hatten die Arbeiter zuletzt gesagt, wenn die wieder freigesprochen werden, dann gibt's was. Und das, was es dann gab, war, die Arbeiter haben einen Polizisten getötet bei dem Geplänkel und 86 Arbeiter wurden erschossen. Ich war mit meiner Mutter dort, aber die Straßen waren abgesperrt und wir konnten von dort nicht weg, sondern haben in einem Laden bei Bekannten Zuflucht gesucht. Und ich war darüber zutiefst aufgeregt. Später habe ich ein Plakat von Karl Kraus gesehen, einem großen Wiener Schriftsteller, der Plakate auf seine eigene Kosten anschlagen ließ, an den Polizeipräsidenten Schober, ich fordere Sie auf, abzutreten, unterschrieben Karl Kraus. Und das Auf und Ab waren typografisch schön untereinander und das hat mich sehr beeindruckt. Und als ich ein Weihnachtsgedicht, ich war damals eine Art Wunderkind, im Festsaal unserer Schule aufsagen sollte, das war für 3 Schulen gemeinsam im Turihof, und gehört habe, der Herr Polizeipräsident ist unter den Festgästen, da trat ich vor und sagte, meine Damen und Herren, es tut mir leid, aber ich kann mein Weihnachtsgedicht nicht aufsagen, denn ich habe gerade gehört, Herr Polizeipräsident Schober ist hier unter den Festgästen und ich war am blutigen Freitag in der Kulingasse und habe Tote und Verwundete gesehen und ich kann vor ihm kein Weihnachtsgedicht aufsagen. Nochmal verbeugt. Worauf Schober aufgesprungen ist und von seinem Gefolge begleitet, krachend den Saal verlassen hat, die Tür hinter sich zukrachen, weil er geglaubt hat, das sei abgekartetes Spiel. Mein Lehrer aber, Franz Ederer, ein linker Sozialdemokrat, kam zu mir und sagte, aber Erich, wie bist du denn auf die Idee gekommen, das ist ja großartig. Während mein Vater gesagt hat, ich dulde das nicht, der Junge schwimmt mir in kommunistischen Fahrwasser. Mit Kommunismus hatte das zwar auch nichts zu tun, und ich wusste auch nicht, was das ist, aber da mein Vater dagegen war, so hat mich das doch schon sehr interessiert und ich war emotionell dann dem nicht abgeneigt und habe also im Lexikon nachgeschaut, was ist das Kommunismus und fand immer siehe denselben oder siehe dasselbe Marx, Engels, Sozialismus, Internationale. Und so habe ich die Anfangsgründe politischen Wissens über die Linke mir dank Meyers Konversationslexikon und dank meinem Vater erworben. Die Erinnerungen machen deutlich, Erich Fried, am 6. Mai 1921 in Wien geboren, wuchs in keiner Idylle auf. Die Siegermächte des Ersten Weltkrieges hatten jede Vereinigung Österreichs mit Deutschland verboten und bereiteten damit nur den Boden für eine nationalistisch-großdeutsche Bewegung, deren Bannerträger die herrschende christlich-soziale Partei wurde. Diese war strikt antisemitisch und antidemokratisch. Gestützt auf die bewaffneten Heimwehren erklärte sie den Arbeiterparteien und Gewerkschaften den Krieg und verwandelte die Republik im März 1933 durch einen Staatsstreich in eine klerikal-faschistische Diktatur. Alle Parteien wurden verboten, politisch betätigen durfte sich nur die neu geschaffene Einheitspartei, die Vaterländische Front. Die Hoffnung der christlich-sozialen Putschisten um Engelbert Dollfuß, auf diese Weise auch der immer stärker werdenden NSDAP den Wind aus den Segeln zu nehmen, trug. Es gab keinen eigenen österreichischen Weg zum Faschismus, es gab nur den Anschluss an Nazi-Deutschland. Der erfolgte am 13. März 1938. Wir alle mussten das Abzeichen der Vaterländischen Front tragen, seit einig. Aber zunächst war noch nicht bestimmt, wo man es tragen muss. Also haben es viele unten am Hosenbein getragen oder möglichst in der Nähe des Gesäßes oder unterm Rockaufschlag, sodass man es nicht sehen konnte. Wir haben jeden erdenklichen Quatsch gemacht, um da zu demonstrieren. Und Nazis und Linke haben sich gegenseitig nicht bei den Schulbehörden verpetzt. Man hat zwar untereinander heftig gestritten, manchmal auch sich geprügelt, aber keiner hat je einen anderen verraten. Und wie weit sind antisemitische Ressentiments dann auch zum Ausdruck und zum Austragen? Nicht innerhalb der Klasse im Allgemeinen. Aber nach dem sogenannten Anschluss ging das ja dann sehr schnell, ne? Mit den anti-jüdischen Maßnahmen. Mit den Maßnahmen ja, aber nicht innerhalb der Klasse. Mhm. Und auch der Leiter unserer Nazi-Lehrerschaft, Wagner, der in Uniform in die Schule kam, der hatte gesagt, jüdische Schüler sind ab jetzt nicht als Staatsbürger, sondern als Gäste in diesem Land zu betrachten. Und wenn sich einer von euch zu einem jüdischen Mitschüler nicht so benimmt, wie ein deutscher Mann sich zu einem Gast zu benehmen hat, wird es dem leid tun, dass er je geboren wurde. Und dann kam er zu mir nach der Stunde und hat mich gefragt, ob ich zufrieden war mit dieser seiner Erklärung. Und ich sagte eigentlich nicht, es ist sehr gut gemeint von Ihnen, aber wenn gleichzeitig der Stürmer schreibt, die Juden sind an allen schuld, dann wissen die Buben nicht mehr, worauf sie hören sollen. Und ich glaube, sie geben sich einem ritterlichen Missverständnis dessen hin, was nationalsozialistische Politik wäre. Und er sagt, das wird man ja sehen. Er kam damit nicht durch, er musste das nach einem Jahr etwa aufgeben. Aber für dich hat sich an der Schule dann zunächst nichts geändert? An der Schule hat sich geändert, dass an meinem Geburtstag am 6. Mai ich in die Schule kam und mir mein sozialistischer Klassenvorstand, Otto Spranger, das Abgangszeugnis gegeben hat, das er für mich ausgeschrieben hat, denn die Schule wurde ab sofort aufgelöst. Die SS hat das Gebäude gebraucht, das war das Waser-Gymnasium, WGN, Bundesgymnasium 9. Bezirk, am 6. Mai 1938. Das war also mein letzter Schultag. Mein Lehrer hat gesagt, du musst ohnehin emigrieren und hast für solchen Quatsch jetzt nicht Zeit. Erich Frieds Eltern waren zu diesem Zeitpunkt schon verhaftet. Beide waren unpolitisch, hatten aber jüdischen Freunden geholfen. Der Vater, ein gescheiterter Spediteur und erfolgloser Schriftsteller, starb bald darauf an den Folgen der in der Haft erlittenen Misshandlungen. Die Mutter, die mit Modezeichnungen und Keramikentwürfen für den Unterhalt der Familie gesorgt hatte, kam mit dem Leben davon. Ihr Sohn, dem mittlerweile die Ausreise nach England geglückt war, verschaffte ihr ebenfalls ein Visum. Nicht gerettet wurde die Großmutter. Sie kam mit 77 Jahren in ein Vernichtungslager und wurde dort vergast. Ich bin am 5. August 1938 in England angekommen. Ich habe im jüdischen Komitee ganz untergeordnet als eine Art Laufbursche und Vorinterviewer mitgearbeitet, bin dort aber rausgeflogen, weil ich den sehr reaktionären Staff Manager, also Personalchef des Komitees, vor allen Leuten etliche Ohrfeigen gegeben hat. Durchgeschlagen habe ich mich, indem ich Fabriksarbeiter wurde, in den verschiedensten Fabriken. Zuletzt in einer sehr komischen Glasknopffabrik, die von einem österreichischen Emigranten, einem Glasbläser, gemacht war, wo auch die Ilse Eichinger gearbeitet hat, dann nach Kriegsende daher ihr Hörspiel Knöpfe über die Glasknöpfe. Neben mir arbeitete Dr. Lauer als Vorarbeiter. Das war der Mann, der als erster die vier Quartette vom Elliott übersetzt hat. Ein anderer Mann, der neben mir saß als Glasarbeiter, hieß Vetter und kriegte dann eine Berufung als Professor nach Princeton. Er hat alle möglichen Intellektuellen dort versammelt und war ein sehr guter Arbeitgeber. Damals, als Fabrikarbeiter in London, begann Erich Fried zu schreiben. Als ich mit 17 Jahren ins jüdische Refugee-Komitee kam und mich registrieren ließ, fragte man mich nach Berufsabsichten und ich sagte, deutscher Dichter zu werden. Und sie sagten, junger Mann, je früher Sie sich diese Wahnsinnsideen aus dem Kopf schlagen, desto besser wird es für Sie sein, war mir die Antwort. Was hast du denn damals gelesen? Was sind so die Sachen gewesen, die dich gelesen habe beeinflusst haben? Rilke, dann Brecht, die Swedenborger Gedichte, die mich sehr beeindruckt haben. Das Gedicht an die Nachgeborenen war für mich ungeheuer wichtig und ist noch heute eines meiner liebsten Gedichte. Vom Rilke, die späten Gedichte, Entusinesa-Elegien. Ben wurde damals, weil er ein Nazi war, aus jüdischen Emigrantenbibliotheken rausgeschmissen. Eine sehr, sehr schöne Ausgabe wurde mir geschenkt, weil ich das haben wollte. Und die haben gesagt, sie schmeißen es nur weg. Und die frühen Gedichte von Ben haben mir sehr gut gefallen. Aber es war klar, dass du Gedichte schreiben willst. Meine Lebensbedingungen waren dann eigentlich zu schlecht, um Prosa zu schreiben im Allgemeinen. Wenn man in einer Fabrik arbeitet und todmüde ist, dann kann man allenfalls auf dem Klosett ein Gedicht notieren. Aber man kann nicht Prosa schreiben. Die Jahre der Emigration waren nicht nur Lehrjahre des Schreibens, sie waren auch eine intensive politische Schule. Ein junger Trotzkist gab mir die offizielle stalinistische Geschichte zu lesen. Da stand Stalin dahinter als Teilautor. Und ich las dieses Buch und sagte, nein, also dann sind die Stalin-Anhänger nicht die richtigen, das sind Geschichtsfälschungen, offenkundig. Ging also zu den Trotzkisten. Als ich aber sah, dass die sich damals gespalten haben, wenn sie mehr als 3-4 Mann stark waren, und gesehen habe, dass die Kommunisten äußerst effiziente Arbeit, besonders bei Jugendlichen, leisten, in ihren Organisationen, tausende Mitglieder hatten bei den Jugendorganisationen, da dachte ich, man muss doch dorthin gehen und diese Lügen wegen Trotzki und so, das sind Kinderkrankheiten einer Partei, das wird sich schon, wenn das größere Reife kriegt, auswachsen und das wird wegfallen. Und mittlerweile kann ich mich ja bemühen, gegen diese Dinge in kleinen Rahmen zu arbeiten. Aber dann habe ich gesehen, dass nicht alle Kinderkrankheiten besser werden. Und als ich Einblick in einige nicht veröffentlichte Schweinereien kriegte, habe ich beschlossen, von dort wegzugehen. Das war 1943, Ende 1943, nachdem ein Freund von mir, Hans Schmeier, den ich rekrutiert hatte zum Kommunistischen Jugendverband, Selbstmord begangen hatte. Zum Teil aus denselben Gewissenskonflikten, die ich hatte. Die schlechten Erfahrungen mit dem Stalinismus ließen Erich Fried nicht zum Antikommunisten und Kalten Krieger werden. Das verhinderten Stalins amerikanische Verbündete mit ihren Bomben auf Hiroshima und Nagasaki. Ich habe gleich nach dem Krieg darüber auch ein Gedicht gemacht, das ich vielleicht vorlesen kann. Nach den Bomben auf Hiroshima und Nagasaki, nach Hitlers Blitzkrieg, Trumans Blitzkrieg im Osten, wann werden nur die Schwerter und nicht auch die Menschen rosten? Nach den Verbrechen der einen, das Verbrechen der anderen. Wohin morgen noch fliehen? Wohin wandern? Also ich stand da zwischen allen Stühlen und mir hat gegraut einfach. Der Emigrant nun erst recht heimatlos. Nach Österreich wollte er nicht zurück. Mit den ehemaligen Genossen wollte er nicht mehr zusammenarbeiten, aber er mochte sie auch nicht bekämpfen. Eine Einladung an der Ostberliner Humboldt-Universität zu lehren schlug er aus. Stalin warf einen zu großen Schatten. Und die Westzonen? Das hat er eine Zeit lang ernsthaft erwogen. Dann entmutigten ihn die sich schon bald abzeichnende Restauration, die Blitzkarrieren der alten Nazis, die Politik der Spaltung und Adenauers Aufstieg. Erich Fried blieb Fabrikarbeiter in London. Er schlug sich mit Übersetzungen durch, eine Zeit lang arbeitete er für eine Zeitschrift, die in London für die Westzonen produziert und von einem jungen Verleger namens Axel Springer vertrieben wurde. Erst 1950 besserte sich seine Lage. Er fand eine feste Anstellung beim britischen Radio, der BBC, als politischer Kommentator. Ich hatte einen Kontrakt, dass ich 2 Sendungen pro Woche machen muss. Die eine 7,5 Minuten oder 8 Minuten, die hieß Intimus, eine persönliche Betrachtung zu aktuellen Ereignissen. Das andere eine Serie Kultur und Ideologie, wo ich über Habermann und über Che Guevara und alles mögliche Sachen geschrieben habe. Als Bloch im Jahr 1961 nach Westen kam, da hat er mich sofort angerufen, dass er mich treffen will und hat mich auch an der Stimme erkannt, weil er mit seinen Studenten immer meine Sendungen abgehört hat. Das war für mich ein große Bestätigung, dass ich wirklich nicht Agent der Engländer war, denn wenn der Bloch so reagiert hat, das war sehr gut. Denkst du, dass deine Tätigkeit in der BBC, die ja, sehr viel also zu tun hat, auch mit kurzen, knappen Formen, wo man sehr pointiert, in 2 oder 3 Minuten eine Meinung auch herausarbeiten muss, denkst du, dass das eine Auswirkung gehabt hat auf deinen Schwer zu sagen, wahrscheinlich hat es einen gewissen Einfluss gehabt. Wahrscheinlich aber überhaupt, dass Engländer eine ganz gute Methode haben, sachlich zu formulieren, wenn sie wollen. Ich habe auch gelernt, wie man sich Nachrichten verschaffen kann. Dass man zum Beispiel, wenn man was gesehen hat, jemand in einer Nachrichtenagentur anruft und sagt, habt ihr nicht mehr gebracht zu diesem Ereignis, dann habe ich gleich schon 4-mal so viel Material gehabt. Erich Fried hatte noch in der Emigration 2 Gedichtbände veröffentlicht. Gereimte Auseinandersetzungen mit den Fragen der Zeit. Krieg, Faschismus, Neubeginnen. Aber der Einschnitt 1945 verhinderte eine größere Verbreitung. Fried schrieb neue Gedichte, ein Roman entstand. Doch mangelnde Kontakte nach Deutschland, fehlende Vertrautheit mit den Gepflogenheiten des deutschen Kulturbetriebs blockierten die Veröffentlichung. Als 1958 ein Band Gedichte erschien, fand der kein Echo. Dass hier einer in der vertrauten Metaphorik von Wald, Mond, Herbst und Bach eine vom Tod gezeichnete Welt beschrieb, blieb ebenso befremdlich wie der an der europäischen Avantgarde-Literatur der 20er und 30er Jahre, an Arp und Schwitters, an Cummings und Elliot geschulte Stil. Auch der 1960 veröffentlichte Roman »Ein Soldat und ein Mädchen« stieß auf Unverständnis. Schon die Rahmenerzählung verletzte mehr als ein Tabu. Eine zum Tod verurteilte Lageraufseherin eines deutschen KZs äußert als letzten Wunsch, die Nacht vor der Hinrichtung mit einem amerikanischen Wachsoldaten zu schlafen. Dieser, ein Deutscher, ein emigrierter Jude, kommt dem Wunsch nach und verliebt sich in das Mädchen, eine Tote. Die durch den Schock ausgelöste Erinnerungsarbeit des Soldaten lässt eine Reihe von Texten entstehen oder fördert schon geschriebene zutage, die auf satirisch-surreale Weise in einer verwüsteten Welt, im Ansturm der Gefühle von Hass und Rache, eine humane Identität zu behaupten suchen. Diese sprachlich von Kubin und Kafka inspirierte Art von Vergangenheitsbewältigung hatte damals keine Konjunktur. Angenommen wurde Fried erst 1964 mit seinen Warngedichten. Diese Gedichte, die Themen wie den Antikommunismus, die andauernde Kriegsgefahr, den vertriebenen Revanchismus, die Debatte um Verjährung und Auschwitz aufgreifen, weisen ihn endlich als Zeitgenossen aus. Mit dem Band »Und Vietnam und« 1966 publiziert, wird er gar zum Ärgernis. Die 41 Gedichte entlarven die Lüge von der kommunistischen Aggression und vom Kreuzzug für die Freiheit. Sie zeigen den aggressiven deutschen Spießer, der noch immer das, was ihn schreckt, liquidieren möchte. Aus das Land. Das Land liegt 7 Fußtritte und einen Schuss weit. Seine südliche Hälfte heißt Demokratie. In ihrer Hauptstadt Sodom regiert ein Soldat, der meinen Kampf lernt. Fleisch wird zubereitet auf zweierlei Art. Entweder langsam mit Napalm oder schnell mit Benzin. Letzteres gilt als barbarisch, ersteres nicht. Geschlachtet wird vorher bei keiner der beiden Methoden. Das Land ist leicht zu erreichen, auch für größere Expeditionen. Man fährt durch die Bucht der Schweine ohne Umweg zu den Bordellen. Die Mädchen sind zierlich, Ihre Särge sind leicht zu tragen. Die Toten werden verbrannt, wie die Lebenden. Wenn man die Augen zumacht und völlig still sitzt, kann man von Weitem sehen, was in dem Land geschieht. Vordruck. Links ist Platz geblieben, auf den man schreiben kann. Rechts steht, sind unser Unglück. Wie fing die Zeile an? Die Juden ist kaum mehr zu lesen. Ausradiert oder verblasst. Schreibt Chinesen, schreibt Nordvietnamesen. Schreibt alle hin, die ihr hasst. Schreibt einfach die Bolschewisten. Es geht dann weiter so. De Gaulle und die Neutralisten. Die vom afroasiatischen Zoo. Die Ostermarschierer. Die Roten. Die Polacken. Die Gastarbeiter. Die Lebenden und die Toten. Nur immer weiter. Solche bösen Zeilen blieben nicht ohne Folgen. Der Autor habe die Äpfel der Hesperiden in den Mekong geworfen, hieß die bildkräftige Umschreibung für, er hat Dichten zur Agitation missbraucht. Die Einladungen zu Rundfunkvorträgen und Fernsehinterviews hörten schlagartig auf. Verlage zogen sich zurück. Nur Klaus Wagenbach, der ihn zur Edition der Vietnamgedichte ermuntert hatte, hielt zu ihm. In seinem Verlag erschien in rascher Folge ein Gedichtband nach dem anderen. 1967 Anfechtungen, 1968 Zeitfragen und Gegengedichte, Die Beine der größeren Lügen 1969, Unter Nebenfeinden 1970, Die Freiheit, den Mund aufzumachen 1972. Es war, als wenn Fried die Stimme wiedergefunden und die Lähmung von Exil, Stalinismus und kaltem Krieg abgeschüttelt hätte. Bewirkt wurde diese Befreiung und Freisetzung seiner dichterischen Produktivität durch eine politische Bewegung, in der er auch sein aufmerksamstes Publikum fand, die Studentenbewegung. Die Ermordung von Ohnesorg und die ganzen Geschichten, mit denen das Hand in Hand ging, zum Beispiel die Lüge im Funk der Berliner Polizei, dass die Studenten eben zwei Polizisten erstochen hätten, eine Lüge, die dann vom Chef der Polizei, vom Polizeipräsidenten Dünsing, noch 5 Tage lang aufrechterhalten wurde, das hat mich damals so ungeheuer empört, dass ich beschlossen habe, da muss man irgendetwas tun. Außerdem fand ich von den Berichten seiner Feinde ausgehend, das erste war, was mir in die Hand kam, den Rudi Dutschke, eine sehr imponierende Figur. Als ich also nach Deutschland kam und dann einige Gruppen von Studenten kennenlernte, auch den Rudi Dutschke zum ersten Mal in Aktion sah, war ich sehr beeindruckt und fand, dass das Leute waren, die es mir möglich machten, wieder das Wort Genossen zu gebrauchen. Ein Wort, das mir durch den Missbrauch zur Zeit der Stalin-Ära nicht mehr über die Lippen ging. Nun brachten mir die Studenten wieder bei, dass man das Wort ohne schlechten Nebengeschmack sagen kann, weil das eben Leute waren, die irgendwie so unerfahren sie sein mochten in ihren Taktiken und manchmal in ihren Losungen, wie zum Beispiel Brecht im Schütz die Gräten, alle Macht den Räten, was in Berlin eine völlig unrealistische Losung war. Außerdem mochte ich nicht, dass man den Schütz entmenscht hat, wie einen Fisch dargestellt hat. Aber abgesehen von all diesen Dingen schien mir doch die Maxime ihres Wollens sehr wichtig. Und dann sah ich, dass ein Mann wie Rudi Dutschke zum Beispiel sehr viel Menschenliebe und auch Feindesliebe hatte und sehr pingelig war, was die moralischen Konsequenzen seines Tuns bedeutet hat. Und habe mich also mit den Studenten mehr oder minder solidarisch gefunden. Und als die große Vietnam-Demonstration Anfang 1968 von der Berliner Polizei unter fadenscheinigen Vorwänden verboten wurde und als auch die blödesten Sachen in Deutschland gesagt wurden, dass unsere amerikanischen Freunde in Vietnam auch die Freiheit Berlins verteidigten. Und als gesagt wurde, Die Bürger müssen sich ganz fernhalten von den Demonstranten, weil die Polizei die Straße mit eisernen Besen reinfegen wird. Und als es bekannt wurde, dass Innensenator Neubauer der Polizei zu sagen versucht hat, es macht nichts, wenn es ein paar Tote gibt, aber mindestens die Köpfe aller führenden Beteiligten und so müssen blutig werden, da habe ich ebenso wie viele andere Leute, die irgendwie bekannt waren aus verschiedenen Ländern, beschlossen, nach Berlin zu fahren und in der ersten Reihe mitzudemonstrieren, sodass man uns zuerst zusammenhauen muss, wenn die Polizei die Leute zusammenhaut. Das Verbot der Demonstration wurde in letzter Minute aufgehoben. Sie wurde ein großer politischer Erfolg. Erich Fried marschierte mit in der ersten Reihe. Neben ihm ging ein anderer Emigrant, Peter Weiß. Die beiden dichteten Losungen und Slogans für die Demonstranten. Der Dichter als Parolenschmied, da mögen auch viele seiner engagierten Kollegen irritiert den Kopf geschüttelt haben. Aber trotz dieser konkreten Solidarität mit der, was man heute gern vergessen machen möchte, wütend verfolgten Studentenbewegung, hat sich Fried nie von ihr vereinnahmen lassen. Er hat die rebellierenden Studenten mit Sympathie begleitet und unterstützt, aber er hat sie auch kritisiert. Zum Beispiel ihre Auffassung der Parteilichkeit von Kunst und Literatur. Es lag mir sehr viel daran, Ihnen klarzumachen, in meinen Lesungen dann und in meinen Diskussionen mit Ihnen, dass Literatur nicht nur als Waffe des Fortschritts verwendet werden soll und nicht nur als dienende Markt revolutionärer Bewegungen, sondern dass Literatur und Kunst überhaupt Mittel sind, um gegen die Entfremdung der Menschen zu arbeiten und auch gegen die eigene Entfremdung. Dass sie also sehr wohl dann dem Fortschritt dienen können, aber nur solange sie ihre eigene Souveränität behalten und solange man sie nicht in eine vorgeschriebene Position pressen will, wie das zu Zeiten Stalins etwa geschehen ist. Und ich glaube, dass sich das mit der Zeit durchgesetzt hat. Ich habe auch Spottgedichte über diese falschen Haltungen zur Literatur geschrieben und auch zu solchen Dingen wie die Frage, für welche Zielgruppe schreibst du eigentlich, die damals immer gestellt wurde. Da sagte ich, na, ungefähr für solche Leute wie ihr, an andere kommt man ohnehin nicht heran. Und dann wussten sie nicht, was sie sagen sollten. Möglicherweise hat diese Haltung dazu beigetragen, dass das krasse, fast einhellig ausgesprochene Fehlurteil Parteidichter aufgehoben wurde und auch das bürgerliche Feuilleton sich mit dem Dichter Erich Fried auseinandersetzen musste. Zwar wurde der Rang einer politisch eingreifenden Lyrik immer noch bestritten, dass aber Erich Fried in der Nachfolge Bertolt Brechts der Repräsentant dieses Genres im deutschsprachigen Raum war, daran bestand nun kein Zweifel mehr. Seine Gedichte zeigen ihn als Sprachvirtuosen und Wortspieler, als Jongleur überraschender Pointen und unerwarteter Assoziationen und bestechen zugleich durch ihre Verständlichkeit und Klarheit. Die Verständlichkeit resultiert aus den gewählten Themen, allen bekannte politische Ereignisse und dem verwandten sprachlichen Material, Redewendungen, Politikersprüche, Sätze des gesunden Volksempfindens. Die Klarheit ist eine des Gedankens. Immer deckt er im Vorhandenen und Bekannten etwas Verborgenes oder bislang so nicht Gesehenes auf. Immer steht am Ende eine Erkenntnis, mindestens aber eine bohrende Frage. Dieser, man könnte sagen, Übersichtlichkeit seiner Gedichte entspricht die einfache Form. Das klingt manchmal wie ein Kalenderspruch oder ein Sprichwort. Manches erinnert an leicht verfremdete Märchen, wo die Dinge noch reden konnten und die Menschen sie verstanden. Herrschaftsfreiheit. Zu sagen, hier herrscht Freiheit, ist immer ein Irrtum oder auch eine Lüge. Freiheit herrscht nicht. Im Frieden. Schwere Zeiten, sagte das Blei zum Studenten. Wie sich's trifft, sagte das Blut zum Stein. Ohne Sorge, sagte die Ruhe zur Ordnung. In Gottes Namen, sagten die Träger zum Sarg. Was so naiv daherkommt, ist Produkt eines raffinierten Kunstverstandes. Der nimmt Elemente der Wirklichkeit und versetzt sie in einen neuen Zusammenhang. Dieser Kunst der Montage verdanken Frieds Gedichte ihre verblüffende Wirkung. Zwei Beispiele zum Thema Notstandsgesetze und politische Justiz. Einmal bilden ein Sprichwort und eine Wortfamilie die Bausteine, dann sind es für sich unbestreitbare Tatbestände, die strittig werden, als daraus eine Summe gebildet wird. Das Regelrecht. Nicht die Ausnahme, sondern der Ausnahmezustand bestätigt die Regel. Welche Regel? Zur Unterdrückung der Antwort auf diese Frage wird der Ausnahmezustand erklärt. Das Notstandsrecht liegt in Schussweite des Standrechts. Das heißt, nicht weiter als die Länge des Körpers einer zur Strecke gebrachten Demokratie. Aufhellung dunkler Punkte. Amerikanische Militärgerichte haben die ausführenden Offiziere von My Lai freigesprochen von der Anklage des Gemetzels. Der Oberrichter Lord Widgery aus London hat befunden, die englischen Fallschirmjäger in Irland haben am blutigen Sonntag nur ihre Pflicht getan. Ermittlungen der Westberliner Behörden über den Tod des verhafteten Georg von Rauch zeigen deutlich, die Polizei schoss mit Recht. Schließlich ging es um Baader-Meinhof. Hätte man nach 1945 die Klärung der Vorkommnisse bei der Judenumsiedlung in Auschwitz der SS überlassen, so wären uns Fotos und Filme, Statistiken und Berichte erspart geblieben. Vereinzelte Härten hätten sich da und dort zwar gefunden, doch im Ganzen nur Pflichterfüllung und nirgends ein Blutbad. Frieds Gedichte aus den Jahren 1966 bis 1972 waren bissige Kommentare, satirisch zugespitzte Fußnoten zur Zeit. Sie rührten an alle Tabus des bundesrepublikanischen Establishments. Die Freundschaft zu den amerikanischen Freunden in Vietnam, die wehrhafte Demokratie zu Hause, die Politik des zionistischen Israel, die Diskriminierung und Verfolgung der APO. Dabei blieb es nicht aus, dass er sich besondere Freunde machte. Die Genauigkeit des Wortes, die Treffsicherheit der Pointe und als Ergebnis der Aufklärungseffekt seiner Gedichte zogen ihm den Hass derjenigen zu, die sich nur noch mit dem Verfertigen von Desinformationen und dem Schüren von Ressentiments zu befassen schienen. Die Aufmerksamkeit, die sie Fried angedeihen ließen, nahm zu, als dieser 1968 seine Festanstellung bei der BBC aufgab und immer häufiger in der Bundesrepublik weilte. Nachdem ich von der BBC weggegangen war, konnte ich reisen, so viel ich wollte. Und die Springerpresse hat dann geschrieben, wo immer es galt, Leute aufzuhetzen oder einzupeitschen, war ich vorhanden, auch an mehreren Stellen gleichzeitig. Natürlich war ich nur selten an mehreren Stellen gleichzeitig, weil das physikalisch unmöglich ist. Aber ich habe mich bemüht, an mehreren Stellen gleichzeitig zu sein. Ich habe in Wirklichkeit gar nicht immer aufgehetzt, sondern manchmal auch abgewiegelt, also gegen Gewalt, gegen Personen. Aber die Springerpresse und überhaupt deutsche Zeitungen nehmen es nicht zu genau mit der Berichterstattung über Andersdenkende. Das habe ich dann später, viele Jahre später erlebt, im Zusammenhang mit der Baader-Meinhof-Gruppe. Als die Baader-Meinhof-Gruppe den Generalbundesanwalt Buback ermordet hat, da habe ich ein Gedicht darüber geschrieben, in dem ich den Tod von Buback betrauert habe, unter anderem in den Worten, dieses Stück Fleisch, ich meinte Buback, weil er durch Maschinenpistolen in ein blutiges Stück Fleisch verwandelt war, dieses Stück Fleisch war einmal ein Kind und spielte. Dieses Stück Fleisch war einmal ein Vater voll Liebe. Dieses Stück Fleisch glaubte Recht zu tun und tat Unrecht. Dieses Stück Fleisch war ein Mensch, ist dieser Teil des Gedichtes. Und daraus hat die deutsche Presse nur zitiert, ich hätte den toten Buback dieses Stück Fleisch genannt und noch im Tode zu verspotten versucht. Das ist natürlich eine genauso schweinemäßige Art von Zitieren, wie es im Fall des Mescalero geschehen ist, eines Studenten aus Göttingen, der gesagt hat, er hatte zunächst klammheimliche Freude, dann aber fragte er sich, darf man so einen politischen Mord begehen und kam zum Ergebnis, dass man so etwas nicht darf. Zitiert hatte man nur die klammheimliche Freude, nicht sonst, und hatte eine große Verfolgung, nicht nur gegen den Mescalero inszeniert, sondern auch zum Beispiel gegen den Professor Peter Brückner, einen Freund von mir in Hannover, der den Text des Mescalero im vollen Wortlaut veröffentlicht hat, damit die Leute sehen, wogegen sie polemisieren. Und der wurde dann suspendiert und fürchterlich verunglimpft. Brückner hat mit der Zeit alle seine Prozesse gegen die niedersächsische Regierung gewonnen, aber hat dabei seine letzte Lebensenergie aufgebraucht. Er war ein kranker Mann und ist wenige Wochen nach dem letzten Prozess gestorben. Die niedersächsischen Behörden haben ihn richtig auf dem Gewissen. Und solche Erfahrungen verbittern einen natürlich einigermaßen. Die 70er Jahre, dieses traurige Jahrzehnt politischer Verfolgungen und bewaffneter Anschläge, die das ohnehin instabile demokratische Leben in der Bundesrepublik fast kollabieren ließen und ein halbes Hundert Menschen den Tod brachten, Erich Fried war an dieser teils offenen, teils verdeckten Schlacht beteiligt. Wegen des erschossenen Studenten Georg von Rauch bekam er ein Gerichtsverfahren. Er hatte dessen Erschießung durch einen Berliner Polizisten einen Vorbeugemord genannt. Für den Schriftsteller Peter Paul Zahl, der in einem Justizskandal in der ersten Instanz zu 4 und dann zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden war, hat er im In- und Ausland Unterstützung gesucht. Schließlich war er unermüdlich tätig, die verwirrenden Umstände beim angeblichen Selbstmord Ulrike Meinhofs aufzuklären. Dabei hat er nie ein Hehl daraus gemacht, dass er den Terror der Roten Armee-Fraktion ablehnte. Das hieß nicht, dass er in den Chor der gleichgeschalteten öffentlichen Meinung einstimmte. Ich glaube, dass eine Akkumulation der Ungerechtigkeit und der Vergeblichkeit der Gegenwehr dazu führt, dass einige Leute zur Verzweiflung getrieben werden und dann auch durchdrehen. Und zwar einige Leute, die an sich keineswegs die Schlechtesten sind. Das hat man schon oft in der Geschichte gesehen und das hat sich diesmal wiederholt. Und die bedenkenlose Darstellung der Mitglieder der Bader-Meinhof-Gruppe als Banditen und verbrecherische Typen ist ein Unsinn. In England hatten die Leute von der irischen republikanischen Armee viel mehr Leute getötet als die Bader-Meinhof-Gruppe in Deutschland. Und die Engländer haben nicht mit derselben Hysterie gegen die republikanische Armee oder gar gegen alle Iren reagiert, wie die Deutschen das getan haben. Dass die Bader-Meinhof-Gruppe mindestens in einer Sache, die sie sagte, völlig recht hatte, nämlich dass Deutschland sich außenpolitisch in eine amerikanische Kolonie verwandelt hat. Das machte das Durchdrehen und die Verzweiflung dieser Leute sehr viel verständlicher für mich, wenn auch die Politik, die sie dann verfolgt haben, wie gesagt, nach wie vor ich als völlig verfehlt und politischen Wahnsinn, der ihren Gegnern mehr geholfen hat als ihnen selbst, betrachte. Erich Fried hat in diesen dunklen Jahren weniger publiziert. Die zwei Bände politischer Gedichte, Höre Israel und So kam ich unter die Deutschen, sind wohl mit Rücksicht auf mögliche staatsanwaltschaftliche Verfolgung nicht in seinem Hausverlag bei Wagenbach erschienen, sondern bei dem kleinen Politverlag Assoziation in Hamburg. Auch die Qualität seiner Gedichte hat durch die Zeitumstände gelitten. Man merkt ihnen den Zorn noch an, das erste Erschrecken beim Lesen einer Nachricht, die Absicht, die staatlichen Verwaltungsorgane zu entlarven und den Opfern Solidarität zu zeigen. Irritierend sind die für lyrische Produkte recht ungewöhnlichen Fußnoten und Quellenangaben, so als ob es den Gedichten an eigenständiger poetischer Wirkung ermangelte und sie zusätzlicher fremder Hilfe bedürften. Das gehobene Feuilleton reagierte höhnisch und sah seine Kritik an der Ehe von Dichtung und Politik bestätigt. Selbst der sonst wohlgesonnene Hans Meyer schrieb bissig: Geh aus mein Herz und suche Fried, das Morgenblatt soll er bedichten, damit beim Lesen der Geschichten man gleich die Nutzanwendung sieht. Und der Dichter, wie beurteilt er selbst diese für den Tag verfertigten Produkte? Die tagesaktuellen Gedichte sind sogar objektiv meistens nicht die besten, sondern Gedichte, die Verhaltensmuster darstellen und die nicht so tagesaktuell sind, sind sehr oft dichterisch viel besser und als Gedichte liegt mir mehr an ihnen. Nur, wenn tagesaktuell etwas zu sagen war und ich ja Artikel nicht so leicht veröffentlichen konnte, mangels eines Massenmediums des Willens ist, das zu tun, dann blieb mir nichts anderes übrig. Es gibt sogar ein Beispiel, als ein Mann namens Günther Routier vom Polizisten geschlagen wurde und sein Sohn sagte, nicht schlagen, mein Vater ist Bluter. Und der Polizist gesagt hat, Märchenstunde ist morgen und weitergeprügelt hat und der Günther Rothier dann auch wirklich dann gestorben ist an den Folgen. Da wollte ich einen Artikel veröffentlichen in der Frankfurter Rundschau und habe sie angerufen, aber die wollten keinen Artikel von mir haben. Dann habe ich beim literarischen Teil gefragt, seid ihr willens ein Gedicht von mir zu bringen darüber, mit einer klärenden Einleitung, wie es dazu gekommen ist. Und das, weil ich als Dichter ja bekannt war, das konnte geschehen. Und dadurch ist der Fall überhaupt erst in die große Presse gekommen. Auch ein ungesühntes Verbrechen bis jetzt. Erich Fried hat sich nicht nur mit dem Arbeiter Günther Rothier solidarisiert. Er hat auch den ermordeten Generalbundesanwalt Buback betrauert. Und den Neonazi Kühnen besuchte er Jahre später in der Haft. Feindesliebe war ihm eine Selbstverständlichkeit. Ich habe mal ein Gedicht geschrieben, wer denkt, dass die Feindesliebe unpraktisch ist, der bedenkt nicht die praktischen Folgen der Folgen des Feindeshasses. Und dann war es aus meinen ganzen Erfahrungen. Ich bin mit ganz vielen Mitschülern aufgewachsen, die illegale Nazis waren, Hitlerjugend in Österreich. Und die waren als individuelle Menschen auch nicht schlechter als andere. Ob einer ein Nazi wurde oder ein Linker, das hing oft davon ab, wie er zu seinem Vater stand. Wenn er seinen Vater gehasst hat, dann kriegte er die entgegengesetzte Einstellung. Wenn er ihn geliebt hat, hat er ihm als Junge im Allgemeinen die Einstellung seines Vaters übernommen. Wieso man ein junger Nazi werden konnte in diesem Land, das war durchaus verständlich. Es war falsch, aber es war ebenso verständlich wie das, was die Zionisten den Palästinensern tun, barbarisch ist. Aber wieso Juden Zionisten werden konnten und so reagieren konnten, nach allem, was geschehen ist, ungeheuer verständlich ist. Fried hat in dieser Zeit auch einen Band Prosa veröffentlicht, mit Parabeln, die seine Begabung als Satiriker belegen und einem bewegenden autobiografischen Bericht, Meine Puppe in Auschwitz, der in jedes deutsche Lesebuch gehört. Und er hat sich wieder einem Projekt gewidmet, das er seit Mitte der 60er Jahre fast unbemerkt von der Öffentlichkeit begonnen hatte und das ihm, unabhängig von den Notierungen der Kulturbörse, zunehmende Anerkennung verschaffte. Die Rede ist von der Übersetzung des gesamten dramatischen Werks von William Shakespeare. Als erster hat der damalige Literaturredakteur der Zeit, Rudolf Walter Leonhardt, vorgeschlagen, ich solle doch mit einer neuen Shakespeare-Übersetzung betraut werden, denn er weiß niemand, der das so gut machen könnte. Darauf hat dann zuerst das Theater in Bremen mich beauftragt, so etwas zu machen. Ich habe erst gefragt, ihr spinnt, tut's nicht Schlegeltik. Dann haben sie gesagt, wir würden uns viel Zeit und Geld und Diskussionen ersparen, wenn wir dächten, dass Schlegeltik es tut. Aber sieh dir das mal Deutsch und Englisch nebeneinander an. Das sah ich mir dann an und kam zum Ergebnis, dass man wirklich sowohl inhaltlich als dichterisch viel originalgetreuer übersetzen kann. Und habe dann angefangen, Shakespeare zu übersetzen. Es gab dann sehr positive Stimmen. Es gab auch kritische Stimmen, zum Beispiel, dass ich überspitze. Aber die positiven Stimmen haben gesiegt und die kritischen Stimmen konnte ich eigentlich widerlegen. Kann man Shakespeare übersetzen fürs Theater, wenn man mit dem Theater selber gar keinen Kontakt hat? Man hat Kontakt. Ich habe eigentlich nie was übersetzt, wenn ich nicht bei den Proben dabei sein konnte, weil man bei den Proben immer noch die Probe aufs Exempel macht. Es gibt sonst viele Stellen, wo man glaubt, man hat eine ideale Lösung gefunden, nur die anderen verstehen es nicht. Und auch wenn die Vorschläge, die ein Schauspieler oder ein Regisseur macht, töricht sein mögen, die Änderungsvorschläge, so ist die Stelle, an der er sich gestoßen hat, meistens eine Stelle, wo der Übersetzer es nicht gut genug gemacht hat. Erich Fried hat in den letzten zwei Jahrzehnten 25 Stücke von Shakespeare übertragen. Das sind schon 7 mehr, als in der Übersetzung von Schlegel-Tieck vorliegen. So unbekannt wie als Übersetzer blieb Fried seinem Publikum lange Jahre auch als Verfasser von sehr privaten, ganz und gar unpolitischen Gedichten. Erst als 1979 sein Bändchen Liebesgedichte erschien, wurde man gewahr, dass er auch ein Meister dieses Genres ist. Der Weg zu dir. Die Kilometer haben Beine bekommen. Die 7 Meilen haben Stiefel bekommen. Die Stiefel laufen alle davon zu dir. Ich will ihnen nachlaufen. Da stützt mein Herz sich auf meinen geschnitzten Stock und hüpft. Und hüpft außer Atem den ganzen Weg bis zu dir hin. Nach jedem Sprung fällt es auf Wirklichkeit. So bin ich immer wieder fast hingefallen in deinem Garten, auf den Stufen zu dir hinauf. Jedes Mal, wenn es fällt, schlägt es auf. Wie mein Stock auf die Stufen. Hörst du ihn klopfen? Hörst du mein Herz klopfen lauter als meinen Stock? Die Liebesgedichte wurden ein Renner und erreichten von Frieds Gedichtbänden die höchste Auflage, 140.000. Natürlich kam dieser Erfolg nicht zufällig. Die Linke hatte sich, enttäuscht von den großen politischen Idealen des Sozialismus und der Weltrevolution, aufs Private zurückgezogen oder war dabei, in den neuen sozialen Bewegungen der Bürgerinitiativen oder der Frauenbewegung zu entdecken, dass der Kampf um ein menschenwürdiges Leben im Kleinen, Überschaubaren, im Privaten beginnt. Heimat und Alltag, Subjektivität und persönliches Glück, Liebe wurden auf einmal wieder wichtig genommen. Du weißt, dass die Linke mal in Deutschland den Willy Reich wieder ausgegraben hat. Und Willy Reich hat ja auch von der Wichtigkeit der Liebesfähigkeit sehr viel gesprochen. Nun, ich musste den Willy Reich nicht wieder ausgraben, sondern in England in der Emigration habe ich seine Werke kontinuierlich auch im Krieg zur Verfügung gehabt und auch als Junge schon gelesen. Und für mich war der Gedanke, dass die Kommune 1 versucht hat, Sex zu entmystifizieren und das Kleinschreiben von Liebe vollständig idiotisch. Es gab ja auch Leute, also zum Beispiel wie der Rudi Dutschke, die in ihrem eigenen Leben diesen Gedanken überhaupt nicht gefolgt sind, sondern im Gegenteil sich verhalten haben. Der Rudi hat eine sehr von seiner Seite aus ungeheuer stabile Ehe geführt und war sogar sehr monogam. Und ich glaube, dass es wichtig war, dass die Leute auch sehen, dass man lieben kann und sich zu seiner Liebe und zu den Problemen dieser Liebe bekennen kann. Und so wurden die Liebesgedichte auch verwendet. Die Leute haben sogar ihre eigenen Liebesprobleme anhand dieser Gedichte miteinander diskutiert. Geschrieben habe ich sie natürlich nicht zu einem pädagogischen Zweck, sondern infolge einer sehr, für mich sehr wichtigen Liebesbeziehung, die ich gehabt habe. Seit 1979 gehören Liebesgedichte zum festen Bestandteil jedes neuen Gedichtbandes. Was auffällt ist, wie rückhaltlos sich da einer an den anderen ausliefert. Nicht mehr der rasche Gedankenblitz, der einen verborgenen Zusammenhang taghell erleuchtet, dirigiert die poetische Bewegung, sondern die Vergegenwärtigung des Körpers. Geruch, Berühren, Küsse, Lust. Dich küssen wollen. Dich küssen wollen. Deine Finger und deine Handflächen, deine Lippen und deine Zunge, deine Augen und deine Brüste, deine Achselhöhlen und Kniekehlen und deinen Schoß. Dich einatmen wollen und ausatmen und wieder einatmen beim Küssen. Dich berühren und sehen wollen und riechen und kosten beim Küssen. Dich anbeten beim Küssen und bei jedem Gedanken daran, dich geküsst zu haben und dich wieder zu küssen. Und wissen, dass du es bist, beim Denken an dich, beim Küssen. Dabei werden alle Versuche, die Liebe zu erklären, ebenso zurückgewiesen wie die Selbsttäuschung, die Liebe sei durch irgendetwas zu ersetzen. Es gibt keine Alternative zum Glück. Was es ist. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Gegengewicht. Woher mein Gegengewicht nehmen, damit ich vom Leben noch nicht abgeworfen werde und fortgeschleudert? Mich halten an meine Gedichte, mich halten an meine Würde, mich halten an meine Einsamkeit in diesem Haus? Wie erbarmenswert sind alle solche Methoden, kleinlich, mich klammernd an Hoffnungen, die keine sind. Es gibt nur ein einziges Gegengewicht gegen Unglück. Das muss man suchen und finden. Und das ist Glück. Die Menschen brauchen ihr Existenzminimum an Glück. Und das ist keineswegs eine asoziale Beobachtung, sondern eine höchst soziale Beobachtung. Denn was helfen die ganzen schönen Losungen, wenn die Menschen vor Elend selbst dabei sich krümmen und kaputt gehen? Man muss auch halbwegs in dem Zustand sein, in dem man noch überschüssige Kräfte hat, sich für Dinge einzusetzen. Sonst geht alles kaputt. Also das halte ich nicht für einen Gegensatz. Außerdem, Karl Marx hat gesagt im Kommunistischen Manifest, dass die Vorbedingung der Freiheit aller die freie Entfaltung jedes Einzelnen ist. Das haben linke Sektierer sehr oft vergessen. Wenn man privat ein Tyrann ist oder seinen Kindern gegenüber ein Tyrann, dann kann mir die ganze humane politische Haltung gestohlen bleiben, weil sie nicht echt ist. Und ich glaube, dass die Selbstemanzipation und die Liebe, auch die Liebe zu sich selbst, also das Streben nach eigenem Glück, mit dazugehört. Die Verknüpfung des privaten Lebens mit den Vorgängen der Gesellschaft als Voraussetzung einer menschlichen Politik, das hat in den letzten Jahren niemand im Gedicht so glaubwürdig vertreten wie Erich Fried. Was manchen seiner linken Freunde zunächst wie Verrat erschien, das Einschwenken auf den breiten Weg nach innen, ist doch in Wirklichkeit der alte Fried. Er vergisst nicht, in welcher Zeit er liebt und manchmal ein bisschen glücklich ist. Zwei Gedichte, eine Warnung und so etwas wie ein Vermächtnis. Kein Unterschlupf. Nicht sich verstecken vor den Dingen der Zeit in die Liebe. Aber auch nicht vor der Liebe in die Dinge der Zeit. Was ist Leben? Leben, das ist die Wärme des Wassers in meinem Bad. Leben, das ist mein Mund an deinem offenen Schoß. Leben, das ist der Zorn auf das Unrecht in unseren Ländern. Die Wärme des Wassers genügt nicht. Ich muss auch drin plätschern. Mein Mund an deinem Schoß genügt nicht. Ich muss ihn auch küssen. Der Zorn auf das Unrecht genügt nicht. Wir müssen es auch ergründen. Und etwas gegen es tun. Das ist Leben. Der solches schreibt, ist ein von Krankheit gezeichneter alter Mann. Im Herbst 1985 hat er eine zweite Krebsoperation überstanden. Es scheint, als habe sich sein Leben dadurch nicht geändert. Er hat seitdem zwei weitere Stücke von Shakespeare übersetzt, ein Band früher Gedichte ediert, eine einwöchige Lesereise durch die DDR gemacht und den großen österreichischen Staatspreis entgegengenommen. Aber Erich Fried weiß, wo er sich befindet. Er läuft nicht einfach weiter und er läuft erst recht nicht weg. Natürlich die Krankheit, um die es da ging, Krebs, ist eine Krankheit, die immer noch im Volksbewusstsein sozusagen gleichgesetzt wird mit Todesurteil. Das ist eine irrige Haltung. Man kann gegen Krebs alles Mögliche tun und ich will mein Bestes dazu tun, dass ich dessen Herr werde und möglichst lange lebe. Aber man kann sich dessen natürlich nicht sicher sein. Und wenn nicht sowieso mein vorgerücktes Alter, so hätte mich das ganz besonders gezwungen, mich auch mit der Möglichkeit des sehr baldigen Sterbens, des Todes auseinanderzusetzen. Wird sich dein Leben durch diese Krankheit in irgendeiner Weise dann ändern? Wahrscheinlich ja. Ich werde weniger herumreisen können, fürchte ich, als bisher. Und ich habe mir auch einen Plan gemacht, welche von meinen literarischen Arbeiten ich unbedingt weitermachen möchte, auch wenn ich, falls ich nicht mehr so lange lebe. Dabei sind diese Pläne nicht so strikt, dass ich mich etwa daran hindern lasse, an augenblicklichen politischen Situationen Anteil zu nehmen oder auch Dinge darüber zu schreiben. Ich möchte erstens versuchen, zu den 25 Shakespeare-Stücken, die ich bisher übersetzt habe, die restlichen dazu zu übersetzen. Ich möchte außerdem meine Manuskripte, soweit sie da sind, durcharbeiten und auf einen solchen Zustand bringen, dass meine Nachlassverwalter nicht allzu viele Fragmente finden. Das ist eigentlich logisch. Und ich möchte den allgemeinen Sauhaufen meiner literarischen Papiere noch wenigstens halbwegs in Ordnung bringen, sodass nicht zu viele Irrtümer dann entstehen. Ich bin auf die Möglichkeit des Sterbens gefasst, aber beabsichtige, nach Kräften zu leben. Ob es für ihn noch immer eine Utopie gäbe, fragte ich Erich Fried am Ende unseres Gesprächs. Er antwortete sehr persönlich. Landnahme. Meerwind, irgendwo Brandung. Nicht der O-Ton, nicht die Topie, sondern das Nirgendland. U-Ton. Land, Land, endlich Land. Im Unendlichen Land von Dauer. Landauerland, Sacco-Vanzetti-Land, vergessenes Ferrerland, Paul-Celan-Land, Land Bruttbachers und Hodans und viele ermordeten oder zu Tode gehetzten, mühsam gefundenes Land an der Küste von Böhmen. Wohnland, Fluchtpunkt, Peterland, Ingeborgland, mit Rosa und mit Ulrike in Ehren wohnen in Erevon, im noch nie und noch nirgends, mühelos. Im Studio Bremen auf Radio Bremen 2 hörten Sie in einer Gemeinschaftsproduktion des Westdeutschen Rundfunks mit Radio Bremen die Sendung über Erich Fried, ein Gespräch mit Anmerkungen anlässlich seines 65. Geburtstages von Hannes Heer. Redaktion Alfred Paffenholz.